sie dir einmal her, vielleicht noch nicht mehr. Hollerei, hollerei, hollerei, hollio. Hollerei, hollerei, hollio. Dass ich dir einmal her, vielleicht noch nicht mehr. Hollerei, hollerei, hollio. Und ich hör nix mehr wispeln und ich hör nix mehr schreien. Mein Bub muss schon lang über die Oimari sein. Hollerei, hollerei, hollerei, hollio. Hollerei, hollerei, hollio. Mein Bub muss schon lang über die Oimari sein. Hollerei, hollerei.